Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Es ist zu empfehlen, ein richtiges Verständnis für die TVRK zu haben«. Der Kommentar hat gekürzt folgenden Wortlaut. Unter den Umständen, dass im Vorfeld des US-Präsidentenamtsantritts von Trump ein Anzeichen der scharfen chinesisch-amerikanischen Konfrontation deutlich erkennbar wird, verbreitet sich weltweit komisches Gerücht, dass China in Zukunft bei der Auseinandersetzung mit den USA die sogenannte Nordkorea-Karte offen auf den Tisch legen werde. Verschiedene Presseorgane wie die Zeitung Wall Street Journal und die Zeitschrift American Interest in den USA, die britische Zeitung Financial Times und die Hongkonger Zeitung Mingbao brachten jüngst die Artikel, in denen es hieß, dass die Möglichkeit immer größer werde, dass China mit Nordkorea-Karte gegen die Trump-Administration vorgehen könne. Das ist aber im Grunde genommen eine einseitige Berichterstattung der Medien, die von dem allgemeinen Prinzip der Souveränität der Staaten und von unserer Republik so gut wie keine Ahnung haben. Es ist, was man hier betonen muss, eine absurde Meinung, dass die Demokratische Volksrepublik Korea, die eine angesehene politisch-ideologische und Atommacht ist, durch die anderen als eine Spielkarte benutzt werden kann. Und der Status der TVRK als Atommacht ist unerschütterlich, egal ob jemand ihn anerkennt oder nicht. In der heutigen Zeit, wo infolge der Gewaltpolitik und Betrügerei der vormachtstrebenden Kräfte weltweit die Souveränität der Länder und Nationen schonungslos verletzt wird und selbst unter der Situation, dass die USA und ihre Anhänger extreme Sanktionen über die TVRK verhängen, hat sich die Republik zu einer unantastbaren Atom- und Militärmacht im Osten entwickelt. Mit den Kernwaffen für Gerechtigkeit ist die Demokratische Volksrepublik Korea nicht zwischen den Großmächten in ihrer Umgebung, sondern gilt als eine starke Kraft, die im strategischen Schlüsselpunkt, wo die lebenswichtigen Interessen dieser Länder verflochten sind, die Lage der Region nach eigenem Willen führen kann. Um die Souveränität der Nation und ihre Rechte auf Leben und Entwicklung zu verteidigen und den Frieden und die Stabilität in der Region zu schützen, hat sich die TVRK das atomare Schwert für die Gerechtigkeit angeeignet und ist mit Fug und Recht in die vordere Reihe der Atommächte getreten. Ihre Stellung ist nicht zu beseitigen und kann auch nicht geschwächt werden, selbst wenn sie von den anderen nicht anerkannt werden möge. Die Gegenwart, in der sich die strategische Position der TVRK grundlegend geändert hat, ist im Gegenteil eine Zeit, wo sie in der Sache des Friedens und der Stabilität in Nordostasien die Initiative ergreifen soll. Wie in der Vergangenheit auch in Zukunft wird die Demokratische Volksrepublik Korea unter allen Umständen mit eigener Kraft den Frieden und die Sicherheit des Staates verteidigen und auch damit zum Schutz des Friedens und der Stabilität in der Welt aktiv beitragen. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.